Ist das ein Fat J Beat? Ich bin Mr. Real. Ich bin Mr. Real. Mr. Real. Irgendwann will ich ein Leben und das in ein Paradies. Leute kommen zu mir, Bruder, das ist wirklich viel zu mies. Fake-Friends können nicht schon sagen, das ist angeblich zu viel. Ich bin Mr. Real, ich bin Mr. Real. Je vais toujours forcer parce que je veux money dans ma vie. Je suis dans le Banks avec mes frères, la famille, j'avais dit. Moi je m'appelle Evan, si tu veux savoir, je sais qui. Je sais, Mr. Real. Mach laut und hör mir zu, eine wahre Geschichte mit ein bisschen Smooth. Die Hater am Reden, ich bin nicht wie du, weil die Leute, die wissen, ich steppe in die Booth. Ich bin am Ballern, Hater sind nicht da, klar. Machst du ein paar Faxen, Bruder, zieh ich meine Punk an. Als kleiner Junge war es immer ein Traum. Eines Tages einfach Stage auf a Crowd. Die Bühne halten, weil ich habe es drauf. Doch wer hätte gedacht, dass ich Kilsen baue? Und wer will es doch wissen, ich bin doch am Chillen. Ich werde noch killen mit Jungs aus dem Viertel. Ich bin noch nicht fertig, ich bin doch nur ehrlich. Bleib immer humble, denn der Ruhm macht gefährlich. Damals hab ich angefangen, heute hab ich alle Mann. Bitches shaken Booties und ich nenne es ein Bubble Bar. Hab keine Wahl, Leben wie Kopf oder Tal. Kämpfen oder du versagst, Mr. Real ist wieder da. Irgendwann will ich ein Leben und das in ein Paradies. Leute kommen zu mir, Bruder, das ist wirklich viel zu mies. Fake-Friends können nicht schon sagen, das ist angeblich zu viel. Ich bin Mr. Real, ich bin Mr. Real. Je vais toujours forcer parce que je veux money dans ma vie. Je suis dans le Banks avec mes frères, la famille, j'avais dit. Moi je m'appelle Evan, si tu veux savoir, je sais qui. Je sais Mr. Real. 2020, hier kommt Mr. Real. Abends am Beten, inshallah der Deal. Duisburger Junge, die Hood wird studiert. Mr. Real ist ein Gang, guck ich kann mal anziehen. 4-7 hört, es bleibt unter uns. Jeder will raus, denn es ist hier ein Muss. Jeden Tag kackt alles wird hier gepusht. Ihr Hater seid Minus, mein Glück ist Plus. Money am Booker, ich komm von der Straße. Denkst du, mir Spaß, ja, da komm doch mal Fragen. Keine Verarsche, bin grad am Start. Tänze Hacke, die Stück für Stück viral. Bling, bling, bling und die Kette, sie glänzt. Ich mache noch weiter mit Ice on my neck. Die Lage ist trash, Mr. Real ist doch echt. Ich weiß, ich bin jung, doch hab trotzdem Talent. Il faut payer mon frère, je suis dans le Banks, mais oublie pas le faire. Ah putain, putain de mer, un jour je donnerai tout droit à ma mère. Schenk mir doch eine Chance, 2, 4, 3, ich mach avance. Un jour je veux juste l'argent, mais c'est real et fait d'ambiance. Irgendwann will ich ein Leben und das in ein Paradies. Leute kommen zu mir, Bruder, das ist wirklich viel zu mies. Fake-Friends können nicht schon sagen, das ist angeblich zu viel. Ich bin Mr. Real, ich bin Mr. Real. Je vais toujours forcer parce que je veux money dans ma vie. Je suis dans le Banks avec mes frères, la famille, j'avais dit. Moi je m'appelle Evan, si tu veux savoir, je sais qui. Je sais Mr. Real, je sais Mr. Real.